Ich bin aufgewachsen mit mehreren Blümchen Philosophie. Ich bin ein Verfechter von Romantik und Poesie. Ich pflanze einen Baum, ich hab Respekt vor Frauen. Und trotzdem werde ich weiterhin Autobombe bauen. Ich bin kein schlechter Mensch, ich bin Terrorist. Mich interessiert, wie es sein könnte und nicht wie es ist. Ich bin ein Mann der Tat, ich schaffe den Spagat zwischen James D. Kirk und Yasser Arafat. Vielleicht bin ich radikal, vielleicht nicht ganz gesund, doch ich hab für mein Verhalten den allerbesten Grund. Sind keine dunklen Triebe, ich steh auch nicht auf Kriege. Ich beschütze bloß die Menschen, die ich liebe. Ich bin kein schlechter Mensch, ich bin Terrorist. Mich interessiert, wie es sein könnte und nicht wie es ist. Ich bin ein Mann der Tat, ich schaffe den Spagat zwischen James D. Kirk und Yasser Arafat.